Vom Himmel hoch, dann komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel. Davon ich singen und sagen will. Es ist ein Kindlein euch geboren, von einer Jungfrau aus Erkoren. Ein Kindlein so zart und fein, das soll euer Freund und Wonne sein.